Amerika ist für jeden Fremden ein richtiges Wunder. Wenn das Schiff des Morgens in Manhattan anlegt, erwartet den Reisenden eine weite und kühne, eine vernünftige und fantastische Welt. Ich hatte sie nie gesehen, und doch, mein Wunder war größer, mein Amerika erstaunlicher. Ich wechselte direkt von Unna und Lünen in Westfalen in die Staaten über. Ich kam aus Hitlers Reich. Es war wie ein harter Schnitt im Film der Zeit. Wir stehen in einem Gefechtsstand der US-Armee in einem alten Bauernhaus, aber drinnen geht es zu wie in einer seltsamen Mischung aus Tennisclub und Flugzeugkanzel. Viele Soldaten, weiße und farbige, viele Telefone und Funkgeräte, manche haben Kopfhörer um und hören zugleich einem Kofferradio zu, aus dem Jazzmusik dringt. Alle sind gut gekleidet, gesund, bewegen sich locker und federnd. Sie gehen miteinander um, wie in einer Sportsgruppe. Sie tragen alle ganz enge Hosen und grau-grüne Blusen. Ich suche immer nach Schulterstücken. Ich kann nicht unterscheiden, wer hier eigentlich Offizier, wer Soldat ist. Ich stehe einfach da und staune, beobachte, wie sie miteinander reden, kurz und doch lakonisch, wie sie rauchen, bewusst und doch zugleich etwas süchtig, wie sie telefonieren, bestimmt und doch sehr lässig. Manche haben ein smartes Lächeln um den Mund, wenn sie sprechen, sie lächeln immer, andere sind richtig lustig, wie Jungens, die mitten in einem Indianerspiel sind. Ist das denn ein lustiger Krieg hier drüben? Ich weiß es nicht, es ist alles so verwirrend und fremd für mich. Ich weiß nur plötzlich, noch bevor ich hier ein Wort gesagt habe, aus was für einer abgestandenen, grässlichen, ranzigen Welt ich komme. Bei uns tragen alle Soldaten einen Scheitel, haben Pickel im Gesicht, zeigen verkniffene Mienen, stehen stramm, lassen andere vor ihren glitzernden Schulterstücken stramm stehen, brüllen. Immer wurde in Deutschland gebrüllt, der Führer brüllte den Gauleiter an, die Generäle, die Offiziere, die Feldwebel und mein Unteroffizier brüllte mich an, sie Rindvieh, sie wollen ein Studierter sein. Und nun stehe ich hier, Deutschlands kläglichster Sohn, ein Überläufer und Verräter, stehe in einer verdreckten, nassen Uniform, lasse Wasser unter mich, mein Gesicht ist feucht und lehm verschmiert, meine Hände schwarz von Erde. Ich habe nicht einmal eine Mütze mehr, sehe aus wie ein verregneter Hund, den man aus dem Graben zog, und höre mich ganz leise sagen, ich bin freiwillig gekommen, ich habe Jürgen Luban aus Lübeck mitgebracht, wir hassen diesen Krieg, wir hassen Hitler, wir sind doch nur lauter Lazarettkranke. Wenn Sie mit Ihrem furchtbaren Waffen aufhören, meine Herren, erkläre ich Ihnen unsere Stellung, das bisschen, was ich weiß, aber Sie müssen endlich mit diesem Gemetzel aufhören, wir haben keine Munition mehr. Ich habe damals wirklich meine Herren gesagt und ich habe das alles deutsch gesagt, denn nach einigen englischen Versuchen sagte der Uniformierte, der mich verhörte, es schien ein Leutnant zu sein, you may speak German, this is Mr. Levinson, he read in Heidelberg with Mr. Weber and Mr. Jaspers, he will interpret. Ich weiß, das klingt ein wenig skurril und seltsam, aber es war so, so war es genau. Ich war aus dem Dreck des Grabenkrieges zum Feind übergelaufen. Ich war ein Student der Philosophie. Und die ersten Worte, die ersten Namen, die dieser Feind zu mir sprach, waren Mr. Weber und Mr. Jaspers. Die Namen von Philosophen und Soziologen hatte ich in meiner Truppe nie gehört. Für Fallschirmjäger gab es keinen Geist. Das war eine Welt der Landsknechte und der Abenteurer, die sagten Scheiße, kniffen das Gesicht zusammen, brüllten dann und tranken Bier dazu. Und dann gab es eine lange Unterhaltung zwischen Mr. Levinson und mir. Ich werde sie nie in meinem Leben vergessen. Ein kleines Kolloquium am Ostermontag 45, 7 Uhr morgens. Er sagte Heidelberg und ich sagte Freiburg. Er sagte Jaspers und ich sagte Heidegger. Bevor ich eingezogen wurde, sagte ich, habe ich noch in Freiburg ein Semester bei Heidegger studiert über den Satz des Grundes. Das interessierte ihn ungemein. Er war offenbar ein deutscher Jude, einer von denen, die noch emigrieren konnten. Er war kein Soldat. Er begleitete hier als Zivilist die Truppe für Dolmetscherdienste und als Deutschlandspezialist. Er liebte Deutschland, war ganz glücklich, unter all den Uniformierten jemanden vom Fach gefunden zu haben. Und es gab nun zwischen ihm und mir eine lange Diskussion über Heidegger und Jaspers, worin sie sich einig seien und worin ihre Differenzen bestehen. Es wurde von Daseinsanalytik und Seinsmystik, von der ontologischen Differenz gesprochen. Dazwischen kamen Meldungen von der Front, das Radio spielte immer noch Jazz und dann diskutierten wir darüber, ob und inwieweit das Sein überhaupt vom Dasein her zu explizieren sei. Heidegger hatte ja damals seine Kehre noch nicht gemacht. Ja. So war das an diesem Ostermontag 45. Alles schien mir ein wenig fantastisch und wie geträumt. Ich hatte mein Volk und mein Vaterland verlassen und nun fand ich es hier in einem Gefechtsstand des Feindes wieder. Die kennen unseren Geist, die wissen etwas von unseren Philosophen und Denkern. Und Mr. Levinson bekam ganz glänzende Augen bei dem Wort Heidelberg und begann mich vor Heidegger zu warnen, das sei ein dunkler deutscher Weg und nicht zu vergleichen mit der Weite und Helligkeit Alfred Webers. Es war schon hell draußen, aber wir sprachen nur über die deutsche Philosophie und warum es nun ein so furchtbares Ende mit Deutschland genommen habe. Und da dachte ich mit einem Mal, siehst du, so etwas gibt es. Immer hast du so etwas gesucht und wusstest nicht, ob es das überhaupt gibt. Mein Gott, wie kann das denn sein? Du hast 25 Jahre in Deutschland gelebt und 4 davon bei der Wehrmacht, hast immer geschwiegen, hast immer alles hingenommen, fühltest dich nie in Deutschland zu Hause und du bist noch nicht eine Stunde beim Feind und fühlst dich bei ihm schon zu Hause. Du bist nicht mehr allein auf der Welt. Der Feind, das ist deine Welt. Was dann kam, überstürzte dich alles. Das Eis war gebrochen und nun wollte ein ganzer Strom empor. Ich berichtete dem Amerikaner über unsere Stellungen, sagte, da und dort liegen sie und da haben sie noch einen Granatwerfer und da hinten ein Flakgeschütz. Von unseren gut 100 Mann haben noch viele Karabiner, aber nur wenige noch 2 oder 3 Schuss Munition und schwere Waffen gibt es überhaupt nicht mehr. Im Hinterland beginnt alles zu fliehen. Hören Sie auf mit diesen schweren Waffen. Und es dauerte kaum 20 Minuten, da wurde es tatsächlich still an unserem Frontabschnitt. Plötzlich war Ruhe und ich dachte, das ist deine Tat, dein Osterfrieden. Sie hatten die Artillerie eingestellt, hatten rasch eine Kampfgruppe zusammengestellt, die gingen als Stoßtrupp rüber und es war noch nicht 10 oder halb 11, da kamen sie schon zurück, ein riesiger Haufen, wie nach einem unverhofften Fischfang. Sie brachten unsere ganze Gruppe mit, hatten sie einfach gefangen genommen. Wie soll ich diesen Augenblick vergessen? Uwe und Heinz, Fritz und Peter, ihr Jungens aus Brandenburg und Berlin, aus München und Hamburg, ihr alle kommt jetzt als Gefangene. Und du stehst da, lehnst dich an einen Kübelwagen, rauchst eine Zigarette, die sie dir gaben, Lucky Strike, deinen Judaslohn. Du hast sie verraten, natürlich, aber du hast sie auch nicht verraten. Du hast sie herausgeholt aus dieser blutigen Festung Europa, hast sie aus der Blutsuppe, die der finstere Mann in Berlin jetzt aus uns allen kochen lässt, gerettet. Die Deutschen sind ja jetzt seiner Tragik nicht mehr würdig. Sie gehen geschlagen und stumm an mir vorbei, verführtes Volk. Sie gehen wie alle Gefangenen der Welt, müde, erschöpft und dumpf. Sie merken gar nicht, dass du die Ursache ihres Kommens bist. Sie meinen, du seist nur einige Minuten vorher hier eingetroffen. Wer weiß denn in einem solchen Weltuntergang, wer da der Erste, wer der Letzte ist? Sie haben auch deine Flucht nicht bemerkt. Sie werden es nie erfahren, dass heute einer ihrer Obergefreiten hier am Dortmund-Ems-Kanal den Zweiten Weltkrieg auf einer Breite von knapp 1 Kilometer beendet hat. Das ist sehr wenig, 1 Kilometer, immerhin, es wird mein Geheimnis bleiben. Am Nachmittag wurden wir dann zu Gefangenenkompanien zusammengestellt. Es kam ein Sergeant und sagte, der da soll rauskommen. Und so wurde ich noch einmal zu Mr. Levinson und dem Leutnant geführt. Die Truppe war jetzt schon in Bewegung, man brach ab, würde nun über das Ruhrgebiet weiter nach Deutschland vorstoßen. Von Unna bis Hitler waren es noch knapp 4 Wochen und der Leutnant sagte, wir danken Ihnen, das war gut, aber wir können Ihnen nun auch nicht helfen. Sie werden jetzt in Gefangenschaft kommen, ein Gefangener wie jeder andere auch, ist das klar? Es begann die herrliche, unbegreifliche Freiheit der Gefangenen. Es begann eine Leidenszeit, die voller Hoffnungen war. Ich lebte nun nur noch in Massen, in müden, stumpfen, hungrigen Haufen, die von Lager zu Lager, von Cage zu Cage geschoben wurden. Und ich lebte doch inmitten dieser großen, grauen Gefangenenheere zum ersten Mal auf. Ich hatte das Empfinden, jetzt kommt deine Zeit, jetzt erwachst du, jetzt kommst du zu dir. Mit Hitler, dem Sieger, wäre es ja doch nie gegangen. Wir sind jetzt ganz unten, aber dieses unten hier hat Hoffnung, hat Zukunft, hat Chancen in sich. Es geht dir schlecht, aber du weißt, dass es nun besser werden kann. Es wird besser werden. Zum ersten Mal erlebte ich, was Zukunft eigentlich ist. Hoffnung, dass es morgen besser wird als heute. Zukunft, das hätte es nie unter Hitler gegeben. Wir waren nach Frankreich gebracht worden, wir lagen im Lager Cherbourg. Unzählige Millionen fielen jetzt in die Hände der Alliierten und sie waren dieser plötzlichen wilden Selbstauflösung eines großen und gedemütigten Volkes nicht gewachsen. Es gab viel Hunger, Elend und Regen. Wir standen auf einer Wiese, standen wie Vieh dicht gedrängt. Ich hatte nicht einmal einen Mantel mehr. Wir standen Tage und Nächte. Es gibt kaum Schrecklicheres, als eine Nacht durch auf einer nassen Wiese zu stehen und dann noch eine Nacht. Wir gingen auf und ab, hüllten uns in Jacken und Decken. Die Leute warfen jetzt ihre Orden und Schulterstücke weg. Es wimmelte am Boden von Unteroffizierslitzen und eisernen Kreuzen. Sie traten darauf und dazwischen lagen alte 50-Markscheine. Das alles sei ja nun wertlos, hörte man. Und wenn wir einmal eine Zigarette bekamen, dann machte es uns Spaß, sie mit einem 10-Markschein zum Filibus gedreht anzuzünden. Das schien uns eine billige und hochmütige Art des Vergnügens. Manches geschah nun. Eines Tages bekommen wir in Cherbourg eine Gefangenenzeitung und in dieser Zeitung steht in großen Lettern Hitler tot. Er sei in der Schlacht um Berlin gefallen, Dönitz habe die Reichsregierung übernommen. Tatsächlich stand da eine neue Kabinettsliste, die von dem Großadmiral Dönitz angeführt wurde. Manche erwachten jetzt aus ihrer Lethargie, viele glaubten der Zeitung nicht, die meisten ließ das gleichgültig, für mich aber war es wieder eine Stunde des Staunens. Ich sehe mich in dem großen Zelt liegen, das wir inzwischen erhalten hatten. Es ist ein schöner, sonniger Maimorgen, schon früh sehr warm. Die anderen sind draußen, hocken auf Steinen, lauern auf Essen, drehen sich aus irgendwelchem Stroh etwas Rauchbares, brüten vor sich hin. Und ich halte dieses Blatt in den Händen und kann es nicht begreifen, dass es so etwas gibt. Bedrucktes Papier in deutscher Sprache, eine ganze Zeitung, die keine Nazis gemacht haben. Eine richtige deutsche Zeitung ohne Hass und Treueschwüre und die Beteuerung des deutschen Endsieges. Es ist wie ein Wunder, dass deutsche Sprache auch ohne Hitler möglich ist, dass sie gegen ihn existieren kann, dass man das machen kann, lauter deutsche Buchstaben, deutsche Sätze gegen Hitler. Als ich die erste Zeitung zu lesen begann, war er schon an der Macht. Ich kannte nur gleichgeschaltete, kämpferische, siegesfrohe Presse, den Völkischen Beobachter und den Lokalanzeiger, den Angriff und die DAZ. Es schien mir immer entschieden, dass er auch die deutsche Sprache besiegt hatte, besetzt hielt. Und meine Eltern hatten mir immer gesagt, was in der Zeitung steht, ist nicht wahr, aber du darfst es nicht sagen. Draußen musst du immer so tun, als glaubtest du alles. Deutsche Sprache und Lüge waren für mich identisch geworden. Wirklich sprechen kannst du nur zu Hause. Was in der Zeitung steht, ist immer gelogen, aber du darfst es nicht sagen. Und nun hielt ich hier eine Zeitung in der Hand, die auch deutsch war und nicht log. Wie war das möglich? Wie können Sprache und Wahrheit zusammenfallen? Wie kann es sein, dass man glauben kann, was gedruckt wird? Es war das erste freie deutsche Blatt meines Lebens. Erst später begriff ich, was da eigentlich gestanden hatte. Es war die darauffolgende Nacht. Wir lagen in einem großen Zelt, lagen auf dem nackten Boden Frankreichs eng an eng. Niemand konnte sich drehen, ohne den anderen mitzudrehen. Es war eine komplizierte Art des kollektiven Schlafens. Ich war aus wirren Träumen erwacht und sah plötzlich im Dunkeln diese eine Zeile noch einmal riesengroß vor mir stehen und dachte, dass du das geschafft hast, dass du das tatsächlich erlebst. Er ist richtig tot. Und kein Fallschirmjäger und kein Ritterkreuzträger wird ihn mehr zum Leben erwecken. Hitler ist tot, hört ihr das? Es ist aus mit seiner Macht. Er ist dahingegangen, wie alle Kreatur auch. Auch er musste sterben, auch Hitler ist sterblich. Wie kommt es, dass auch die Mächtigen sterben müssen? Haben sie nicht den Tod besiegt? Du hast das nie für möglich gehalten, sei ehrlich. Nie hast du gehofft, dass er sterben würde. Immer hast du geglaubt, dass er der Mächtigere, der Größere, der Stärkere sei. Er oder du, das war immer für ihn entschieden. Du wusstest schon 1941, dass er nicht siegen würde. Das war klar, als er Russland und Amerika den Krieg erklärte. Er konnte nicht siegen, aber du hattest immer die dunkle Gewissheit, dass es ihm gelingen würde, seine Niederlage lange, vielleicht unendlich lange hinauszuzögern. Europa war damals ja eine Festung, die Alliierten langsam und ganz ohne Sieg. Er hatte uns alle in seinem eisernen Griff. Wir alle waren seine Arbeiter, seine Soldaten, seine Sklaven und Diener. Und nun war er plötzlich tot. Die Festung war zerbrochen, die Burg bezwungen, der Ring gesprengt, der Dämon war niedergerungen. Hitler war tot und ich lebte. Es war mir, wie wenn ich in dieser Nacht erst geboren würde. Jetzt würde sicher das Leben beginnen. Weitere Wunder folgten nun täglich. Eines Morgens kam ein Offizier von zwei Soldaten begleitet. Die hatten große Listen bei sich und fingen an zu sondieren. Sie begannen nach Nazis und Nazi-Opfern zu forschen. SS-Leute und Widerständler sollten ermittelt werden. Wir mussten den Oberkörper freimachen und bei dieser Musterung erfuhr ich zum ersten Mal, dass es Deutsche gab, die als SS-Zeichen die Blutgruppe eintätowiert hatten und andere, denen Nummern in den Unterarm eingebrannt worden waren. Die beiden wurden nun getrennt. Und es gab ein Stacheldrahtlager, in das die mit der Blutgruppe kamen und ein anderes, wohin die mit den Nummern unter dem Arm geführt wurden. Das Lager mit den SS-Leuten war noch halb leer. Schon damals wollte niemand mehr dabei gewesen sein. Es stieß direkt an unser Lager und des Abends konnte ich sie dort auf Steinen hocken sehen. Es waren magere, resignierte Burschen, die dort verbissen und trotzig herumsaßen, vor sich hin starrten, vielleicht noch immer auf eine wunderbare Wendung hofften. Sie hatten ihr Spiel verloren. Sie hatten überlebt. Es gehörte nicht in ihre Ordnung, Hitler zu überleben. Jetzt mussten sie zahlen. Manchmal kam einer unserer Bewacher und spuckte sie an. Und die anderen, die mit den Nummern, bekamen jetzt kleine Vergünstigungen, bekamen mehr zu rauchen und wurden zu Diensten eingeteilt. Sicher würden sie früher entlassen werden. Es war nicht Rache und Triumphgefühl, das mich erfüllte. Wir alle waren ja gefangen, deutsche Gefangene, ein geschlagenes Volk. Wir alle aßen jetzt denselben Brei der Niederlage. Aber dass diese Niederlage auch noch Gerechtigkeit nach sich zog, war wiederum eine unbegreifliche Erfahrung für mich. Ich stehe an unserem Käfigtor, Holz und Stacheldraht weit um mich. An unserem Käfig grenzen andere Käfige, an unser Lager grenzen andere Lager. Soweit ich sehen kann, nur Steine, Draht und Holzverschläge, hinter denen es immer noch andere Käfige gibt, Wachtürme an den Ecken. Die Welt ist ein Lager, hinter dessen Stacheldraht Menschen hocken. Auf der großen, mit Schottersteinen aufgeworfenen Lagerstraße treffen jetzt täglich neue Transporte ein, ziehen wie riesige, müde Herden an mir vorbei. Die haben jetzt schon die Ränge sortiert. Seit gestern sind es nur Offiziere, die kommen. Endlose Züge, Tausende von Offizieren schieben sich langsam wie eine graue, zähe Masse an mir vorbei. Sie tragen noch immer ihre Schulterstücke, sehen noch immer wohlgenährt aus, kommen in Fünferreihen mit dumpfen, niedergeschlagenem Blick, tragen feldgraue und grüne und blaue und manche haben dicke Bäuche. Und neben ihnen laufen die farbigen Wachmannschaften, treiben sie dauernd wie Wachhunde mit ihrem Go on, let's go heftig an, schlagen manchmal, wenn die endlose Prozession fast zum Stehen kommt, mit kleinen Gärten auf einen Rücken. Es klatscht, Deutschland, deine Herren kommen hier. Es ist aus mit unserer Herrlichkeit. Hier werden 1000 Offiziere wie eine müde Herde zur Tränke geführt, geschlagene Führung, Elite von gestern. Manchmal sind Köpfe dabei, die sehen aus wie die von Prittwitz, von Kleist und von Rett. Die tragen Pommerns und Brandenburgs Stolz zu Grabe. Söhne von preußischen Edelmännern, die auf den finsteren Mann in Berlin schworen, ihre Ehre hatten sie schon vorher verloren, der Major der Luftwaffe und der Hauptmann des Heeres. Jetzt kommen Männer mit goldenen Schulterstücken, das müssen Offiziere im Generalsrang sein, und dazwischen andere mit rotbetreßten Hosen, Generalstäbler, und irgendwo wird auch dein Leutnant, der Fallschirmjäger, dabei sein, der Hermann Suren erschoss, die Ehre hatte er schon vorher verloren, und alle ziehen jetzt verstaubt und zerrissen und wie betäubt in Fünferreihen in große Käfige, so wird ein wildes Volk in die Gefangenschaft geführt. Und ich stehe da an meinem Tor und denke, das Bild ist nicht neu. Seit Jahrtausenden werden Völker so geschlagen, werden Heere besiegt und der Sieger nimmt sich immer das Recht, seinen Sieg als einen Sieg der guten Sache, seinen Triumph als einen Triumph der Gerechtigkeit zu verklären. Das ist die sublime Lüge der Weltgeschichte, das Recht des Stärkeren. Es hat nie gestimmt, man kennt das. Aber siehst du, diesmal stimmt es wirklich. Dieses eine Mal ist es wirklich wahr, dass unsere Bewacher das Gute und die Männer da draußen das Schlechte vertreten haben. Jetzt werden in unserer zerbrochenen Festung Europa die Zuchthäuser und die Gefängnisse, die Lager und Todesfabriken geöffnet, die Opfer werden gerettet, die Toten geehrt, die Verfolger werden bestraft. So etwas hat es noch nie auf der Erde gegeben. Sieh dir das an, halte das fest, vergiss es nie in diesem Leben. Es gab einmal einen Krieg, den die Deutschen und Hitler verloren und in ihrer Niederlage wurde die Ordnung der Welt wiederhergestellt. Das Gute war mächtig und die Bösen geschlagen. Gerechtigkeit war auf der Welt. Es ist fast wie das jüngste Gericht. Die Mühlen des Todes stehen still. Jetzt werden die Lämmer von den Böcken geschieden. Verfolger und Verfolgte werden getrennt. Ein großes Buch wird aufgeschlagen. Und ich dachte, Du hast also Hitler überlebt. Das zerbrochene Haus. Von Horst Krüger. Und von ihm selbst gesprochen. Essen, trinken, gehorchen, arbeiten, mitmachen, nicht sterben, überstehen, um einmal davon Zeugnis abzulegen, was hier der Mensch dem Menschen antat. Es wird der 27. Februar 1964 sein, es wird in Frankfurt sein, jetzt ist die Stunde der Wahrheit da.